Am Tag der 30. Wiederkehr seines Eintritts ins persönliche Leben wurde Wostschew aus der kleinen Maschinenfabrik, wo er sich bislang seinen Unterhalt verdient hatte, entlassen. Im Kündigungsschreiben hieß es, man müsse ihn aus der Produktion entfernen im Hinblick auf seine zunehmende Körperschwäche und wegen Grübelns inmitten des allgemeinen Arbeitstempos. Im Quartier steckte Wostschew seine Sachen in einen Sack und ging nach draußen, um sich über seine Zukunft klar zu werden. Doch die Luft war leer, das reglose Laubwerk der Bäume hielt die Hitze sorgsam umschlossen, müde lag Staub auf menschenleeren Straßen. Dies war die Lage der Dinge in der Natur. Wostschew wusste nicht, wohin es ihn zu ziehen hätte. Er stützte sich am Rande der Stadt auf die niedrige Umzäunung eines Anwesens, wo elternlose Kinder zur Arbeit und zum Dienst an der Gesellschaft erzogen wurden. Hier hörte die Stadt auf. Jetzt kam nur noch eine Kneipe für Saisonarbeiter und untere Lohnstufen, Hof und zaunlos wie eine Verwaltungsbaracke. Dahinter wölbte sich ein Lehmhügel. Auf ihm wuchs ein alter Baum allein in hellichter Witterung. Wostschew ging auf die Kneipe zu, hörte wahrhaft menschliches Stimmengewirr und trat ein. Er fand unstete Existenzen, die damit beschäftigt waren, ihr Ungemach zu vergessen, und in ihrer Mitte wurde ihm stumpfer und leichter zumute. Wostschew blieb bis zum Abend anwesend, als mit umschlagendem Wetter ein Wind aufsprang. Da trat er ans offene Fenster, um das Heraufkommen der Nacht nicht zu versäumen, und sah, der Baum auf dem Lehmhügel schwankte jetzt im Unwetter, die Blätter eingerollt vor heimlicher Scham. In der Ferne, wahrscheinlich im Garten des Sowjethandelskontors, quälte sich eine Blaskapelle. Der Wind trug die monotone, nicht ins Reine kommende Musik durch ödes Schluchtengelände hinaus in die Natur, denn ihm war wenig Freude beschieden, und da er nichts hervorzubringen vermochte, das der Musik vergleichbar gewesen wäre, verbrachte er seine Abendstunden in Reglosigkeit. Als sich der Wind legte, trat Stille ein, umhüllt von noch stillerer Finsternis. Wostschew setzte sich ans Fenster, denn er wollte die zärtliche Dunkelheit der Nacht erleben, ihre wehmütigen Laute vernehmen und spüren, wie sein Herz in der Umklammerung der versteinerten Knochen litt. »Hey, Kellner«, rief jemand, obwohl sich das Lokal bereits zur Ruhe anschickte, »bring uns zwei Helle, wir wollen uns noch was durch die Gurgel jagen.« Wostschew war schon früher aufgefallen, dass die Menschen immer zu zweit, wie Braut und Bräutigam, in der Kneipe auftauchten, manchmal sogar wie geschlossene Hochzeitsgesellschaften. Der Versorgungsangestellte schenkte kein Bier mehr aus und die beiden Dachdecker mussten sich den schmachtenden Mund mit der Arbeitsschürze wischen. »Bürokrat, du hast zu parieren, wenn der Arbeiter mit dem kleinen Finger winkt. Was bildest du dir ein?« Der Angestellte, streng darauf bedacht, seine Kräfte fürs Privatleben zu schonen und jeden dienstlichen Verschleiß zu meiden, ließ sich nicht auf einen Meinungsstreit ein. »Das Objekt hat geschlossen, Bürger, gehen Sie nach Hause und machen Sie da irgendwas.« Die Dachdecker nahmen jeder einen Salzkringel vom Teller, steckten ihn in den Mund und gingen. Nun war Wostschew der Letzte in der Kneipe. »Bürger, Sie haben ein einziges Glas Bier bestellt und sitzen hier schon eine Ewigkeit. Sie haben für Bewirtung bezahlt und nicht für Übernachtung.« Wostschew nahm seinen Sack und ging hinaus in die Nacht. Aufschluss heischend, mit der quälenden Gewalt seiner Sterne leuchtete der Himmel über Wostschew, aber in der Stadt waren die Lichter schon erloschen, und wer die Möglichkeit dazu hatte, der schlief, vom Abendbrot gesättigt, in seinem Bett. Wostschew kletterte einen krümeligen Hang hinunter und legte sich auf den Bauch, um sich im Schlaf von seinem Selbst zu trennen. Doch um einzuschlafen, hätte es eines ruhevollen Gemüts bedurft, des Vertrauens zum Dasein, der Aussöhnung mit durchlebtem Ungemach. Wostschew hingegen lag in fiebrig, hellwacher Bewusstseinsanspannung und er fragte sich, ob seine Existenz irgendeine Bedeutung für die Welt hatte. Kam diese nicht ausgezeichnet ohne ihn aus? Aus unbestimmter Richtung wehte ein Wind, damit die Menschen nicht erstickten, und ein Vorstadthund bekundete schwach und unsicher anschlagend seine Dienstbeflissenheit. Dem Hund ist Elend zumute, er lebt nur dank seiner Geburt, genau wie ich. Wostschiff war am ganzen Körper blass vor Müdigkeit, seine Lider waren kalt und er schob sie über die warmen Augen. Der Kellner hatte längst sein Lokal gescheuert, Wind und Gräser waren von der Sonne in lebensfrohe Bewegung geraten, als Wostschiff widerstrebend die feuchtschweren Augen öffnete. Nun stand er erneut vor der Aufgabe, zu leben und für seine Ernährung zu sorgen. Er ging zur Gewerkschaftsleitung, um seine wertlose Arbeitskraft noch einmal zu verteidigen. »Die Werkleitung hat mitgeteilt, dass du in der Produktion rumgestanden und gegrübelt hast«, sagte man ihm bei der Gewerkschaftsleitung. »Worüber hast du nachgegrübelt, Genosse Wostschiff?« »Über den Plan des Lebens.« »Unser Werk erfüllt den vom Kombinat vorgegebenen Plan. Und was deinen persönlichen Lebensplan betrifft, so könntest du im Gewerkschaftsclub oder in der Roten Ecke daran arbeiten.« »Ich meine doch den Plan unseres gemeinsamen Lebens. Und mein eigenes Leben ist mir nicht bange, es gibt mir keine Rätsel auf.« »Na, und was könntest du denn machen?« »Ich könnte versuchen, eine Art Glück zu erfinden.« Und durch den inneren Sinn würde die Arbeitsproduktivität steigen. Das Glück kommt vom Materialismus, Genosse Wostschew, und nicht von irgendeinem Sinn. Wir können uns nicht für dich einsetzen. Du bist ein Mensch ohne Bewusstsein, und wir haben keine Lust, deinetwegen ans Schwanzende der Massenbewegung zu geraten. Wostschew wollte um eine bescheidene Arbeit bitten, mit der er sich hätte über Wasser halten können. Gegrübelt hätte er nach Feierabend. Doch um eine Bitte zu äußern, muss man die Menschen achten. Und bei denen da sah Wostschew keinerlei Verständnisbereitschaft. »Ihr habt Angst, am Schwanzende zu sitzen. Das ist hinten. Und darum habt ihr euch wohl den Arbeitern ins Genick gesetzt. Genosse Wostschew, der Staat hat dir eine Stunde mehr für deine Grübelei zur Verfügung gestellt. Erst hast du 8 Stunden gearbeitet, zuletzt nur noch 7. Konntest du nicht zufrieden sein und den Mund halten?« »Wenn wir alle auf einmal anfangen zu grübeln, wer soll dann noch handeln?« »Ohne Denken handeln die Menschen sinnlos«, sagte Wostschew nachsinnend. Er verließ die Gewerkschaftsleitung ohne die erhoffte Hilfe. Seine Fußwanderung führte ihn durch den Sommer. Überall sah er Häuser und technisch wohldurchdachte Anlagen entstehen. In ihnen würden einmal die heute noch obdachlosen Massen stillschweigend existieren. Wostschews Körper legte keinen Wert auf Bequemlichkeit. Er konnte unter freiem Himmel kampieren, ohne etwas zu vermissen, und hatte sich während der beschaulichen Tage in seinem letzten Quartier, in dessen satter Wohlgeborgenheit, unglücklich gefühlt. Ein letztes Mal noch ging er an der Vorstadtkneipe vorüber, ein letztes Mal noch sah er zu der Stelle, die ihm ein Nachtlager geboten hatte. Dort blieb ein Stück seines Lebens zurück. Dann umfing ihn der weite Raum, vor ihm war nur noch der Horizont, und im zu Boden gewandten Gesicht spürte er den Hauch des Windes. Nach einer Werst kam er an ein Chausseehaus. Der Chausseemeister, an die ihn umgebende Leere gewöhnt, stritt sich lauthals mit seiner Frau. Die Frau saß am offenen Fenster, ein Kind auf dem Schoß, und gab zeternd die Schimpfworte zurück. Das Kind zupfte am Saum seines Hemdchens, es begriff schon alles, sagte aber nichts. Die Geduld des Kindes beflügelte Wostschew. Er sah, Mutter und Vater gingen hassverbohrt am Sinn des Lebens vorüber, das Kind aber lebte ohne Vorwurf und wuchs heran zu seinem eigenen Leid. Wostschew beschloss, alle seine Seelenkräfte anzuspannen und seinen Körper bei der Gedankenarbeit nicht zu schonen, um bald zum Chausseehaus zurückzukehren und dem verständig gewordenen Kind jenes Lebensgeheimnis zu offenbaren, das seine Eltern überhaupt nicht vermissten. Wostschew sah sie genau. Ihre Körper vollführten mechanische Bewegungen, das Wesen des Lebens spürten sie nicht. »Wie kommt es, dass ihr das Wesen nicht spürt?« fragte Wostschew vor dem Fenster stehenbleibend. »Ihr habt doch ein Kind. Trotzdem beschimpft ihr euch. Es wurde doch geboren, um die ganze Welt zu vollenden.« Mit wutverzerrten Gesichtern, die ihre Gewissensangst verbargen, betrachteten Mann und Frau den Zeugen. »Wenn ihr es schon nicht fertig bringt, in Frieden miteinander auszukommen, so haltet wenigstens euer Kind in Ehren. Ihr werdet es dann leichter haben.« »Was hast du eigentlich hier verloren?« fragte der Chausseemeister mit tückischer Boshaftigkeit. »So wie du gekommen bist, solltest du auch wieder gehen. Dafür ist nämlich die Straße gepflastert.« Wostschew stand unschlüssig. Mann und Frau warteten mit aufgespeicherter Zankeswut, dass er endlich verschwände. »Ich würde ja gehen. Aber wohin? Ist es weit von hier bis zur nächsten Stadt?« »Überhaupt nicht«, antwortete der Chausseemeister. »Du musst bloß losgehen, dann führt dich die Straße von selber hin.« »Und ihr haltet euer Kind in Ehren«, sagte Wostschew. »Wenn ihr einmal gestorben seid, wird es noch da sein.« Mit diesen Worten entfernte sich Wostschew vom Chausseehaus und setzte sich nach einer Werst an den Grabenrand. Doch schon spürte er wieder den Lebenszweifel und die Körperschwäche, die von der ungestillten Sehnsucht nach Wahrheit herrührten. Er fühlte sich außerstande zu schaffen und auf dieser Landstraße weiterzugehen, ohne die genaue Beschaffenheit des Weltganzen zu kennen, ohne zu wissen, wonach er streben sollte. Zermürbt vom Nachdenken legte sich Wostschew in das staubige, niedergewalzte Gras. Es war heiß, ein Mittagswind wehte, im nahen Dorf krähten die Hähne. Alles überließ sich dem selbstgenügsamen Dasein, allein er, Wostschew, hatte sich abgesondert und schwieg. Neben seinem Kopf lag ein abgestorbenes Blatt. Der Wind hat es von einem fernen Baum hierher gebracht. Nun stand ihm bevor, demutsvoll in der Erde zu vergehen. Wostschew hob das welke Blatt auf und steckte es in einen geheimen Winkel des Sackes, wo schon andere glücklose, dem Vergessen anheimgefallene Dinge lagen. »Dir war kein Lebenssinn beschieden«, überlegte Wostschew mit bitterem Mitgefühl. »Ruh dich aus. Ich will versuchen herauszufinden, wozu du gelebt hast und wofür du gestorben bist. Wenn dich niemand braucht und du sinnlos inmitten des Weltganzen daliegen musst, so will ich dich bewahren und deiner gedenken. Alles auf der Welt lebt und duldet, ohne etwas zu erkennen«, sagte Wostschew, während er aufstand, um das gefügige Seinsganze weiter zu durchmessen. »Es ist gerade so, als hätte irgendein Einzelner oder einige wenige Gewissheit und Vertrauen aus unserem Inneren entwendet, um sie für sich zu behalten.« Er ging auf der Chaussee weiter bis zur Ermattung. Allerdings ermattete Wostschew schnell, sobald nämlich seine Seele sich wieder der abhanden gekommenen Wahrheit entsann. Doch schon tauchte in der Ferne die Stadt auf mit dem Rauch ihrer Genossenschaftsbäckereien, mit ihrem Staub, der von den hastenden Bevölkerungsmassen aufgewirbelt, über den Häusern in der Abendsonne flimmerte. Am Stadtrand war eine Schmiede, dort wurde gerade ein auf Feldwegen ramponiertes Automobil überholt. Ein Fettwanst von einem Krüppel stand bei den Pferdehalterungen und redete auf den Schmied ein. »Mischa, bloß ein bisschen Tabak, sonst reiße ich heute Nacht wieder das Schloss ab.« Der Schmied, unterm Auto liegend, gab keine Antwort. Der Versehrte stieß ihm die Krücke ins Gesäß. »Gleich hörst du auf zu arbeiten, gib mir den Tabak, ich hau hier alles kurz und klein.« Wostschew blieb bei dem Krüppel stehen, denn aus der Stadt kam eine geschlossene Formation von Pionierkindern anmarschiert, vorneweg eine erschöpfte Musikkapelle. »Ich hab dir doch gestern erst einen ganzen Rubel gegeben«, sagte der Schmied. »Lass mich wenigstens eine Woche lang in Ruhe. Ich bin ja ein friedlicher Mensch, aber wenn es mir zu viel wird, nehme ich dir deine Krücken weg und stecke sie ins Feuer.« »Mach das«, stimmte der Invalide zu. »Dann lasse ich mich von Kindern auf dem Handwagen herbringen und reiße dir das ganze Dach ein.« Der Schmied ließ sich durch den Aufmarsch der Kinder ablenken und, versöhnlicher gestimmt, schüttete er dem Versehrten etwas Tabak in den Beutel. »Da, verfluchter Schnorrer!« Wostschew sah, dass der Krüppel keine Beine hatte. Das eine fehlte ersatzlos, die Stelle des anderen nahm ein Holzstumpf ein. Der Verstümmelte konnte sich nur aufrecht halten, indem er sich auf zwei Krücken stützte und mit der hölzernen Verlängerung des rechten amputierten Beins kräftig nachhalf. Der Invalide war auch völlig zahnlos, seine Zähne waren von vielem Essen weggeschliffen, während sich das Gesicht riesenhaft gebläht und der Rumpf Feiste angesetzt hatte. Seine braunen, wie Lauern verengten Augen beobachteten die Außenwelt mit der unversöhnlichen Gier des um seinen Glücksanteil Betrogenen, mit der Drangsal angestauter Leidenschaft, und in seinem Munde rieben sich die Zahnfleischwülste aneinander, als mühten sie sich, die lautlosen Gedanken des Beinlosen zu artikulieren. Die Pionierkapelle, nun schon ein Stück voraus, intonierte den Marsch der Jugend. An der Schmiede vorüber schritten im Vollbewusstsein ihrer Zukunftswichtigkeit barfüßige Mädchen in exaktem Marschtritt. Ihre zarten, heranreifenden Körper waren in Matrosenblusen gehüllt, auf den andächtig hellwachen Köpfchen thronten wie schwebend rote Baskenmützen und ihre Beine hatten noch das kindliche Flaumhaar. Obwohl sich alle im Gleichmaß des Marschtritts bewegten, war sich jedes der Mädchen stolz lächelnd seines eigenen Wertes bewusst, der Voraussetzung war für die Kontinuität der Formation und die Kraft des Aufmarsches. Alle diese Pioniermädchen waren zu einer Zeit geboren worden, als Pferdekadaver auf den Schlachtfeldern eines sozialen Krieges lagen, und nicht alle verfügten in der Stunde ihrer Geburt über eine Haut, hatten sich doch ihre Mütter von ihren Körperreserven ernähren müssen. Daher sprach aus den Mädchengesichtern früh erfahrene Lebensbedrängnis, Kargheit des Körpers und verhaltene Schönheit des Ausdrucks. Doch das Glück der kindlichen Freundschaft, die Vorwegnahme der zukünftigen Welt durch das kindliche Spiel und durch die Würde strenger Freiheit prägten den Mädchengesichtern eine gewichtige Freude auf, die ihnen Schönheit und häusliche Wohlgenährtheit ersetzte. Woschew stand schüchtern vor dem Zug der festlich gestimmten, unbekannten Kinder. Er schämte sich, weil die jungen Pioniere offenbar mehr wussten und tiefer empfanden als er. Denn waren die Kinder nicht das neue körperliche Gefäß der heranreifenden Zeit, während er, Woschew, von der tatenfrohen, raschen Jugend in lautlose Bedeutungslosigkeit verwiesen wurde, abgetan als ein gescheiterter Versuch des Lebens, sein Ziel zu erreichen? Woschew verspürte Scham und Willenskraft. Er wollte sofort den allumfassenden, ewig gültigen Sinn des Lebens aufdecken, dann nämlich könnte er von den Kindern her leben, ihren braungebrannten, zarten und festen Beinen voraus. Eines der Mädchen verließ seine Reihe und rannte zum Roggenfeld bei der Schmiede, um eine Pflanze zu pflücken. Bei dieser Handlung bückte sich die kleine Frau und entblößte ein Muttermal am zart schwellenden Körper, und schon war sie mit der Schwerelosigkeit unbewusster Kraft vorübergewirbelt, bei jedem der beiden Zuschauer ein Gefühl des Bedauerns zurücklassend. Woschew sah den Invaliden an, dessen Gesicht war durch Blutandrang aufgedunsen, er gab stöhnende Laute von sich und machte sich mit der Hand tief in der Hosentasche zu schaffen. Woschew entging der Gemütszustand des kraftstrotzenden Invaliden nicht, war er doch froh, dass der vom Imperialismus Verstümmelte den sozialistischen Kindern nichts anhaben konnte. Der Krüppel sah sich den Pionierumzug bis zu Ende an, und Woschew begann für die Sicherheit und Unberührtheit der kleinen Menschen zu fürchten. »Du solltest lieber woanders hingucken«, sagte er, »oder mal eine rauchen.« »Willst du mir Vorschriften machen, hau ja ab«, sagte der Beinlose. Woschew rührte sich nicht vom Fleck. »Hast du nicht gehört«, sagte der Krüppel drohend, »brauchst eine Abreibung?« »Nein«, antwortete Woschew. »Ich hatte bloß Angst, dass du dem kleinen Mädchen etwas Hässliches sagst oder ihr was antust.« Der Invalide senkte den Riesenkopf in gewohntem Leid. »Was soll ich so einem Kind ein Hässliches sagen, du Mistkerl? Ich sehe mir die Kinder bloß an, zur Erinnerung, weil ich bald sterbe.« »Wo haben sie dich so zugerichtet? Wahrscheinlich auf einem kapitalistischen Schlachtfeld«, sagte Woschew leise. »Obwohl, es gibt ja auch ganz alte Krüppel. Ich habe schon welche gesehen.« Der Versehrte warf Woschew einen Blick zu, aus dem jetzt die Brutalität geistiger Überlegenheit sprach. In seiner Wut brauchte der Versehrte einige Zeit, ehe er weiterreden konnte, schleppend und mit Verbitterung. »Es gibt auch alte Krüppel. Aber einen solchen Dachschaden wie du, den hat kein Zweiter.« »Ich war in keinem richtigen Krieg«, sagte Woschew. »Sonst hätte ich meine Glieder auch nicht mehr beisammen.« »Dass du nicht im Krieg gewesen bist, sehe ich. Deswegen hast du ja einen Sparren zu viel. Wenn ein Kerl nichts vom Krieg gesehen hat, das ist, als ob ein Weib keine Kinder gekriegt hat. Er bleibt sein Leben lang ein Vollidiot.« Dich braucht man doch bloß anzusehen. Ja, ja, seufzte der Schmied. Wenn ich die Kinder so vorbeimarschieren sehe, möchte ich am liebsten selber rufen, es lebe der 1. Mai. Die Pionierkapelle legte eine Erholungspause ein und spielte in der Ferne den Marsch der Bewegung. Woschew überkam die alte Mutlosigkeit und er ging in die Stadt hinein, um dort zu leben. Bis zum Abend durchstreifte Woschew schweigend die Stadt, als erwarte er, dass sich die Welt endlich offenbare. Doch nach wie vor blieb alles auf der Welt unverständlich, und er spürte in der Dunkelheit seines Leibes jene geheime Stelle, wo nichts war, von wo aus aber etwas hätte seinen Anfang nehmen können. Wenn er wie in Abwesenheit lebend an Menschen vorüberkam, so litt er unter der anschwellenden Macht seiner Denkqual und zog sich noch tiefer in die Enge seines Schmerzes zurück. Erst jetzt sah er das Stadtzentrum und die im Bau befindlichen Objekte. Schon brannte auf den Gerüsten spätabendlich das elektrische Licht, doch das leise Leuchten der Felder, ihr welker Schlafgeruch, näherten sich aus dem allumfassenden Raum und blieben unverdrängbar in der Luft stehen. Losgelöst von der Natur, in grelles elektrisches Licht getaucht, arbeiteten Menschen, Sperrwände aus Ziegeln errichtend, mit Lasten durch das Bretter- und Balkenirrsal der Baugerüste schreitend. Woschew sah dem rätselhaften Turmbau lange zu. Ihm fiel auf, dass sich die Arbeiter gleichförmig, ohne abrupte Kraftanstrengung bewegten, dennoch hatte sich der Bau bereits gemehrt und strebte weiter seiner Vollendung entgegen. Erleidet der Mensch nicht Einbuße an seinem Lebensempfinden, in dem Maße, wie der Bau zunimmt? Dachte Woschew verwirrt. Der Mensch fügt das Haus zusammen, er selbst aber gerät aus den Fugen. Wer soll nachher darin wohnen? Ließ er im Weitergehen seinen Zweifeln freien Lauf. Aus dem Zentrum gelangte er ans Ende der Stadt. Über seinen langen Weg war eine menschenleere Nacht hereingebrochen. Allein Wasser und Wind behausten in der Ferne Finsternis und Natur, und nur die Vögel waren noch imstande, die Melancholie der ungeheuerlichen Weltsubstanz singend zu lobpreisen. Denn für sie, die darüber hinwegflogen, war alles leichter. Woschew kam an ein Stück Grasland und fand eine warme Mulde für die Nacht. In diese Erdvertiefung ließ er sich hinabsinken, er bettete seinen Kopf auf den Sack, in welchem er das Vergessene und Übergangene zum Zwecke des Andenkens und der Wiedergutmachung sammelte. Traurigkeit befiel ihn, und mit ihr sank er in Schlaf. Aber es kam ein Mann mit einer Sense und begann, den Graswald, der hier seit undenklichen Zeiten gedieh, niederzumachen. Gegen Mitternacht war der Schnitter bei Woschew angelangt, und er forderte ihn auf, sich zu erheben und das Gelände zu räumen. »Wieso denn?« sagte Woschew apathisch. »Was für ein Gelände! Das hier ist doch Ödland, zu nichts Nütze. Neuerdings ist es ein Gelände. Hier soll nämlich gebaut werden. Guck dir morgen früh die Gegend nochmal an. Nachher ist sie für immer verschwunden unter dem Bau.« »Und wo soll ich bleiben?« »Du kannst da hinten in der Baracke weiterschlafen. Geh ruhig hin und schlaf dich aus. Morgen früh siehst du klarer.« Woschew folgte dem Rat des Schnitters und fand in einem ehemaligen Garten eine Holzbude. Darin schliefen, auf dem Rücken liegend, 17 oder 20 Mann. Eine tiefgeschraubte Petroleumlampe warf ihren Schein auf bewusstseinsentleerte Menschengesichter. Die Schläfer wirkten allesamt ausgedörrt wie Tote. Der knappe Raum zwischen Haut und Knochen war ganz mit Adern ausgefüllt, an deren Dicke sich ermessen ließ, welch kolossale Blutmengen sie bei angespannter Arbeit zu befördern hatten. Unter dem dünnen Hemdenstoff zeichnete sich genauestens die beharrlich erquickende Tätigkeit des Herzens ab. Es schlug ganz nah, in der Dunkelheit des verausgabten Körpers. Woschew starrte wie gebannt auf das Gesicht des nächstliegenden Schläfers. Spiegelte es das selbstlose Glück eines befriedigten Menschen? Aber der Schlafende lag wie in Totenstarre, die Augen gramvoll eingesunken, die aus der zerschlissenen Arbeitshose ragenden Füße schutzlos der Kälte preisgegeben. Das Atmen der Schläfer war das einzige wahrnehmbare Geräusch in der Baracke, niemand durchlebte, mit seinen Erinnerungen Zwiesprache haltend, irgendwelche Träume. Die Menschen existierten, ohne sich ein zu viel an Lebensäußerung zu gönnen, und nur ihr Herz blieb während des Schlafes am Leben und erhielt den Menschen. Woschew fröstelte vor Müdigkeit und legte sich wärmesuchend zwischen zwei der schlafenden Leiber. Er schlummerte ein, unerkannt von diesen Menschen, die ihre Augen nicht öffneten, froh, mit ihnen die Nacht zu verbringen, und so schlief er, ohne die Wahrheit zu vermissen, bis zum hellichten Morgen. Morgens schoss Woschew eine instinktive Regung durch den Kopf. Er erwachte und vernahm, während er noch die Augen geschlossen hielt, fremde Rede. Er ist schwächlich und hat kein Bewusstsein. Na und? Der Kapitalismus hat aus unserem Schlage lauter Dummköpfe gemacht. Der hier ist auch so ein Überrest des Dunkels. Wenn er wenigstens die richtige Herkunft hat, dann können wir ihn nehmen. Wie der am ganzen Körper ist, besitzlose Klasse. Woschew schlug zaghaft die Augen auf, dem Licht des angebrochenen Tages entgegen. Die Schläfer von gestern, nun völlig lebendig, standen über ihn gebeugt und betrachteten ihn in seiner kläglichen Lage. »Was läufst du hier herum? Warum existierst du überhaupt?« fragte einer, der durch seinen kümmerlichen Bartwuchs offenbar eine Folge allgemeiner Auszehrung auffiel. »Ich existiere hier nicht«, sagte Woschew, dem es peinlich war, dass so viele Menschen ihn wahrnahmen. »Ich grübele hier bloß.« »Und wozu grübelst du? Machst dir das Leben schwer?« »Ohne Wahrheit ist mein Körper wie gelähmt. Ich kann mich nicht durch Arbeit ernähren. In der Produktion habe ich zu viel gegrübelt, da haben sie mich eingespart.« Die Arbeiter schwiegen dazu. Ihre Gesichter blieben teilnahmslos und stumpf. Nur ein schwaches, schnell ermattendes Denken glimmte in ihren Dulderaugen. »Was kann schon an deiner Wahrheit dran sein?« sagte jener, der bisher das Wort geführt hatte. »Du arbeitest nicht, dringst nicht in den Daseinsstoff ein. Wie sollen dir da Gedanken kommen?« »Und wozu brauchst du die Wahrheit?« fragte ein anderer, der endlich die vom Schweigen verklebten Lippen auseinanderbrachte. »In deinem Kopf wird dir vielleicht besser, aber draußen bleibt alles eklig.« Von draußen wurde die Barackentür geöffnet und Woschew erblickte den nächtlichen Schnitter mit einem Teekessel. Auf dem Hof brannte ein Herd und das Teewasser kochte schon. Die Aufstehenszeit war vorüber, jetzt hieß es Nahrung zu sich nehmen für den arbeitsreichen Tag. An der Bretterwand hing eine Bauernuhr, geduldig tickend dank der Schwerkraft ihres toten Gewichts. Das Antlitz des Mechanismus trug eine rosa Blume, die jedem, der nach der Zeit sah, Trost spendete. Die Arbeiter nahmen an den Längsseiten des Tisches Platz. Der Schnitter, der hier die Frauenarbeit verrichtete, gab jedem eine Scheibe Brot, dazu ein Stück kaltes Fleisch vom Vortage. Die Arbeiter aßen mit Bedacht. Die Nahrungsaufnahme bedeutete ihnen Notwendigkeit, nicht Genuss. Obwohl sie doch im Besitz des Lebenssinns waren, was dem ewigen Glück gleichkam, wirkten ihre Gesichter mürrisch und elend. Und statt Lebensgewissheit spiegelten sie Entbehrung. Mit dem Eifer ersterbender Hoffnung, mit der Angst vor dem Verlust beobachtete Woschew die verhärmten Existenzen, die es fertigbrachten, die Wahrheit ohne jeden Jubel in sich zu verschließen. Er war dankbar, dass die Wahrheit auf der Welt eine Heimstatt gefunden hatte, im greifbar nahen Körper eines Menschen, mit dem er reden konnte. Man brauchte also nur die Nähe dieses Menschen zu suchen, um dem Leben gegenüber ebenso geduldig und leistungsstark zu werden. »Komm und iss mit uns«, wurde Woschew eingeladen. Woschew stand auf, und obwohl er noch kein volles Vertrauen in die Allgemeingültigkeit der Weltbestimmung gefasst hatte, setzte er sich, um zu essen, in Schüchternheit und Kümmernis. »Was bist du so verdrießlich?« fragten ihn die anderen. »Nun gut«, antwortete Woschew, »von jetzt an will auch ich den Daseinsstoff mehren.« Zu den Zeiten, wo ihn Zweifel an der Richtigkeit des Lebens heimsuchten, konnte er nie ruhig essen, da das Sehnsuchtsgefühl ihm die Brust einengte. Jetzt aber aß er gelassen, so dass der Aktivste unter den Arbeitern, Genosse Safronow,

sonst bist du gleich auf der schwarzen Liste. Weißt du nicht mehr, wie du mitten in der Kollektivierungskampagne einen Kleinbauern dazu angestiftet hast, seinen Hahn zu schlachten und zu braten? Weißt du das noch? Wir wissen, wer die Kollektivierung schwächen wollte. Wir wissen auch, was du für einer bist, du Hundertprozentiger. Safronow, der seinen Idealismus ständig von Alltagsleidenschaften umrandet sah, ließ Kaslows durchschlagende Argumentation unbeantwortet und entfernte sich freidenkerischen Schritts. Er legte wenig Wert darauf, in Beschwerdebriefen erwähnt zu werden. Tschiklin ging zu Kaslow hinüber und fragte ihn, was es denn gäbe. »Ich gehe heute zur Sozialversicherung und lasse mich auf Rente setzen«, teilte Kaslow mit. »Dann kann ich allerwärts gesellschaftlichen Schaden und kleinbürgerlichen Aufruhr verhindern.« »Die Arbeiterklasse ist nicht der Zar«, sagte Tschiklin. »Sie hat keine Angst vor Aufruhr.« »Na und?« »Trotzdem ist es, wie man so sagt, besser aufzupassen.« Jatschew war auf seinem Karren näher gekommen und rollte anlaufnehmend zurück, raste dann auf Kaslow zu und rammte ihm aus voller Fahrt den Schädel in den Unterleib. Kaslow kippte vor Entsetzen hinten über und sogleich verging ihm die Begierde nach größtmöglicher gesellschaftlicher Nützlichkeit. Tschiklin aber bückte sich, stemmte Jatschew samt Equipage hoch und schleuderte ihn seitlich in die Gegend. Jatschew, dem es gelang, sich fliegerisch im Gleichgewicht zu halten, sendete von seiner Flugbahn folgende Worte an Tschiklin. »Aber Nikita, wofür? Ich will doch nur, dass er die beschädigten Rentestufe 1 kriegt!« Sodann zermalmte er im Fallen das Gefährt zwischen seinem Körper und der Erde. »Geh nur«, sagte Tschiklin zu dem am Boden liegenden Kaslow. »Wir werden wohl einer nach dem anderen nachkommen. Na los, rapple dich schon hoch!« In diesem Augenblick kam ein Mensch übers Feld gerast, so schnell, dass man ihn weder richtig erkennen noch gar stoppen konnte. Sein Körper unter der Kleidung war klapperdürr, die Hosenbeine flatterten wie leer im Winde. Als er bei den Leuten angekommen war, setzte er sich abseits auf einen Erdhaufen, ohne jeden Versuch einer Kontaktaufnahme. Das eine Auge hielt er geschlossen, mit dem anderen sah er die Leute an, als mache er sich auf das Schlimmste gefasst, sei aber bereit, es klaglos zu ertragen. Sein Auge hatte die für Einzelbauern typische gelbe Farbe und taxierte die Umgebung mit kummervoll knauserigem Blick. Nach einer Weile gab der Mensch einen Seufzer von sich, legte sich auf den Bauch und entschlummerte. Niemand verwehrte ihm, sich hier aufzuhalten, denn es gab ja noch so viele, die lebten, ohne sich am Aufbauwerk zu beteiligen, und außerdem war es an der Zeit, die Arbeit in der Schlucht wieder aufzunehmen. Die verschiedenartigsten Träume stellen sich nachts beim werktätigen Menschen ein. Manche gaukeln ihm die Erfüllung seiner Sehnsüchte vor, andere wiederum lassen ihn den eigenen Sarg im Lehngrab vorherahnen. Die Tagesstunden hingegen werden von allen auf die gleiche gekrümmte Weise durchlebt, als Ausharren des Körpers, der Erde aushebt, damit in die frische Höhlung die steinernen Wurzeln eines unvergänglichen Bauwerks gesenkt werden können. Die neuen Erdarbeiter lebten sich allmählich ein und gewöhnten sich ans Arbeiten müssen. Jeder entwickelte seine eigene Strategie baldiger Erlösung. Die einen wollten sich eine Arbeitervergangenheit erarbeiten, um später zu studieren. Andere warteten auf eine Gelegenheit zur Umschulung. Wieder andere zogen es vor, in die Partei einzutreten und im Leitungsapparat unterzuschlüpfen. So wühlten sie alle eifrig in der Erde, jeder seine spezielle Erlösungsvision vor Augen. Paschkin besuchte die Baugrube einen um den anderen Tag und nach wie vor bemängelte er das langsame Tempo. Neuerdings kam er hoch zu Ross geritten, da er die Kutsche in der Epoche der allgemeinen Sparsamkeit verkauft hatte und konnte jetzt das grandiose Schachtwerk vom Pferderücken herab überblicken. Leider war Jatschew nicht fern, und als Paschkin einmal absaß, um sich in den Tiefen der Baugrube umzusehen, trichtete er der Meere so viel Schnaps ein, dass Paschkin eine starke Abneigung gegen Reitsport entwickelte und es vorzog, im Auto vorzufahren. Wostschew vermisste nach wie vor die innere Lebenswahrheit, fügte sich aber, von der Schufterei im schweren Lehm erschlagen, in sein Los, und nur die Sonntage verbrachte er damit, die glücklosen kleinen Gegenstände der Natur aufzusammeln, als Beweisstücke für die Planlosigkeit der Welterschaffung, als Beleg für die jedem Atemzug innewohnende Lebensmelancholie. Die Abende in der Baracke, die nun länger und dunkler wurden, waren besonders schwer zu ertragen. Der Bauer mit den gelben Augen, der aus den Weiten von Feld und Flur gekommen war, lebte jetzt im Artel. Er blieb stumm, rechtfertigte aber seine Existenz dadurch, dass er die Hauswirtschaft übernahm und sogar die zerschlissene Arbeitskleidung flickte und stopfte. Safronow erwog sogar, ob es nicht an der Zeit sei, diesen Bauern in seiner Eigenschaft als Haushaltskraft in die Gewerkschaft aufzunehmen. Da er aber nicht wusste, wie viel Vieh er zu Hause auf seinem Hofe stehen hatte und ob er nicht vielleicht sogar Knechte hielt, nahm er von seinem Vorhaben Abstand. Abends lag Wustschew mit offenen Augen und sehnte sich nach der Zukunft, wo alles restlos geklärt sein würde, eingefügt in ein eng umschriebenes Glücksgefühl. Jatschew versuchte ihm klarzumachen, dass sein Verlangen töricht sei, weil die feindlichen Besitztumstriebe immer wieder von Neuem emporschössen und das Licht des Lebens verdunkelten. Es käme nur darauf an, die Kinder, dieses zarte, verletzliche Gut der Revolution, zu umhegen und an sie den Auftrag weiterzugeben. »Genossen, was meint ihr?« sagte Safronow eines Tages. »Sollten wir uns nicht ein Radio anschaffen, damit wir den Erfolgsmeldungen und Direktiven lauschen können? Wir haben hier rückständige Massen, denen etwas Kulturrevolution und ein paar Töne Musik guttun würden, damit sie endlich aufhören, ihr Inneres mit düsteren Stimmungen anzureichern. »Lieber sollten wir ein kleines Waisenmädchen am Händchen herholen und nicht ein Radio«, entgegnete Jatschew. »Und welchen Beitrag leistet dein kleines Mädchen? Worin besteht ihre erzieherische Wirkung, Genosse Jatschew? Was hat sie mit der Erstellung des Aufbauwerkes zu tun?« »Sie ist keine Zucker wegen deinem Aufbauwerk. Das ist ihr Beitrag. Der Teufel soll deine einmütige Seele holen«, antwortete Jatschew. »Na gut«, teilte Safronow seinen Entscheid mit. »Genosse Jatschew, dann liefere uns so ein mitleiderregendes Mädchen auf deinem Fahrzeug an. Ihr melodischer Anblick wird uns helfen, koordinierter zu leben.« Safronow stellte sich vor die anderen hin in der Pose des Vorkämpfers für Anti-Analphabetentum und Volksbildung und ging dann mit fanatischen Schritten und denkaktiver Miene auf und ab. »Genossen, wir benötigen tatsächlich unbedingt in Kinderform die Führungsrolle der proletarischen Zukunftswelt. In dieser Hinsicht hat Genosse Jatschew den Umstand gerechtfertigt, dass sein Kopf noch dran ist, im Gegensatz zu den Beinen.« Jatschew wollte etwas erwidern, beschränkte sich jedoch darauf, den Einzelbauern am Hosenbein zu sich heranzuziehen und ihm mit geübter Faust zwei Rippenstöße zu versetzen, weil er in ihm den anwesenden und daher schuldigen Vertreter der Ausbeuterklasse sah. Der Bauer kniff vor Schmerz die gelben Augen zusammen, unternahm jedoch nichts zu seiner Verteidigung, sondern blieb stumm und steif stehen. »Guck mal einer an, was für ein gusseisernes Stück Inventar! Steht da und hat keine Angst.« Außer sich vor Wut schlug Jatschew weit ausholend noch einmal zu. »So ein schlaues Aas. Woanders ist es ihm noch dreckiger gegangen. Das hier ist das reinste Paradies für ihn. Merkt ihr, wer jetzt an der Macht ist, du Kuhbauer?« Der Bauer ließ sich, um eine Atempause zu gewinnen, zu Boden sinken. Er hatte schon des Öfteren wegen seines Hofbesitzes Schläge von Jatschew eingesteckt und den Schmerz stets lautlos niedergerungen. »Eigentlich hätte auch Genosse Wustschew körperliche Züchtigung verdient«, sagte Safronow, »weiß er doch als einziger vom ganzen Proletariat nicht, wozu er lebt.« »Na, wozu denn, Genosse Safronow?« ließ sich Wustschew im äußersten Winkel vernehmen. »Ich will doch die Wahrheit wegen der Arbeitsproduktivität.« Safronow hob die Hand dozierend in die Höhe und legte sein Gesicht in Falten des Bedauerns über so viel Rückständigkeit. »Das Proletariat lebt für den Arbeitsenthusiasmus, Genosse Wustschew. Höchste Zeit, dass du diese Tendenz annimmst. Jedem Gewerkschaftsmitglied muss bei dieser Losung der ganze Körper erglühen.« Tschiklin fehlte an jenem Abend. Er durchstreifte die Gegend um die Kachelfabrik. Alles war hier wie früher, wirkte jedoch verfallen, zu einer abtretenden Welt gehörig. Die Straßenbäume waren vor Altersschwäche verdorrt und entblättert, Doch Menschen schien es noch zu geben, sie verbargen sich wohl in den kleinen Häuschen hinter Doppelfenstern. Offenbar waren sie widerstandsfähiger als die Bäume. Als Chickli noch jung war, verströmte hier eine Bäckerei ihre Düfte. Kohlenhändler fuhren durch die Straßen und laut wurde auf Bauernwagen frische Milch ausgerufen. Die Sonne der Kindheit wärmte den Straßenstaub und das eigene Leben erschien Chicklin als Ewigkeitsspanne auf einer blauen, nur unklar erfassbaren Erde, die zu berühren seine nackten Sohlen eben erst begonnen hatten. Nun aber lag ein Hauch von Vergängnis und Abschied nehmender Erinnerung über der erloschenen Bäckerei und den altersschwachen Apfelgärten. Chicklins unentwegt tätiges Lebensgefühl steigerte sich zur Wehenempfindung, als er jenen Zaun wiedererkannte, vor dem er einst mit der Lebensfreude des Kindes gesessen hatte. Jetzt war er moosbereift, halb umgesunken und lose, starken, rostige Nägel in ihm von der allmächtigen Zeit aus der Umklammerung der Holzfaser befreit. Schmerzlich und geheimnisvoll zugleich war die Vorstellung, dass Chicklin zum Manne herangewachsen war, dass er seine Gefühle verschwenderisch verausgabte, durch ferne Städte und Dörfer wanderte und den verschiedenartigsten Arbeiten nachging, während dieses alte Wesen von einem Zaun all die Jahre reglos an seinem Platz gestanden und auf ihn gewartet hatte, nicht vergebens, denn es war die Stunde gekommen, da Chicklin an ihm vorüberging und die von niemandem mehr beachteten Latten mit seiner glücksentwöhnten Hand streichelte. Die Kachelfabrik befand sich in einer kleinen, grasüberwachsenen Straße, die kaum noch begangen wurde, da sie als Sackgasse an einer Friedhofsmauer endete. Das Fabrikgebäude erschien niedriger, in die Erde gesunken, und der Hof war menschenleer. Chicklin traf nur einen ihm unbekannten alten Mann, der unter dem Dach des Lagerplatzes saß und Bastschuhe flickte, so als habe er vor, sich mit ihnen auf den Weg in die Vergangenheit zu machen. »Was ist denn hier los?« fragte Chicklin. »Hier, mein Lieber, ist Konservierung. Die Sowjetmacht ist stark, aber die Maschine ist klapprig, deshalb hat sie keine Gnade gefunden. Mir ist es so gut wie egal. Ich habe bloß noch kurze Zeit zu atmen.« Chicklin sagte, »Das Einzige, was dir die Welt beschert hat, ist ein paar Bastschuhe. Warte hier auf mich. Ich bringe dir was anzuziehen und zu essen.« »Und wer bist du?« fragte der Alte mit dem Ausdruck höchster Aufmerksamkeit und Ehrerbietung. »Bist du ein Gauner oder einfach ein Besitzer, ein Burschni?« »Ich bin Proletarier«, antwortete Chicklin zögernd. »Ach so, dann bist du sowas wie der Zar von heute. Gut, ich warte.« Mit dem übermächtigen Gefühl der Wehmut und der Schmach betrat Chicklin das alte Fabrikgebäude. Er fand die hölzerne Stiege, auf deren einst die Tochter des Besitzers geküsst hatte. Sie war so morsch geworden, dass sie unter Chicklins Körpergewicht zusammenbrach und nach unten ins Dunkle versank. Abschied nehmend betastete Chicklin ihre müden Überreste. Nach einer Weile nahm er in der Dunkelheit ein regloses, schwach schimmerndes Leuchten wahr, das von einer Tür ausging. Die Tür führte in einen vergessenen, wahrscheinlich nicht einmal im Gebäudeplan vermerkten fensterlosen Raum. Hier brannte am Fußboden eine Petroleumlampe. Chicklin hatte keine Vorstellung, welches Lebewesen sich schutzsuchend in diese verborgene Zufluchtsstätte zurückgezogen hatte, und er sah sich in der Mitte stehenbleibend um. Neben der Lampe lag eine Frau am Boden, das Stroh unter ihr war zu Staub zerrieben, ihre Kleider waren so zerlumpt, dass sie ihre Blöße nicht mehr bedeckten. Die Augen waren zusammengekrampft, vor Schmerz oder im Schlaf, und auch das kleine Mädchen, das ihr zu Häupten saß, schlummerte, strich aber unablässig mit einer Zitronenschale der Mutter über die Lippen. Erwachen sah das Mädchen, dass die Mutter sich nicht rührte. Ihr Unterkiefer war vor Entkräftung heruntergeklappt und gab die zahnlose schwarze Mundhöhle frei. Das Mädchen erschrak, und um sich vor der Mutter nicht fürchten zu müssen, band sie ein Stück Schnur um Kiefer und Schädel, so dass sich die Lippen wieder schlossen. Danach schmiegte sich das Mädchen ans Gesicht der Mutter, um ihre Nähe zu fühlen und beruhigt einzuschlafen. Doch die Mutter kam wieder zu sich und sagte, »Warum schläfst du? Bestreich mir die Lippen mit Zitrone, du siehst doch, wie elend mir ist.« Und wieder fuhr das Mädchen mit der Zitronenschale über die Lippen der Mutter. Die Frau verharrte eine Weile in der Illusion, die die Zitronenschale bringe ihr Erquickung. »Wirst du auch nicht einschlafen und mich im Schlaf verlassen?« fragte sie nach einer Weile. »Nein, ich bin gar nicht mehr müde. Ich mache bloß die Augen ein kleines bisschen zu. Dabei denke ich aber weiter an dich, du bist doch meine Mama.« Die Mutter öffnete die Augen zu einem Spalt. Sie waren misstrauisch, auf jede Lebenskatastrophe gefasst, zugleich aber schon bleich vor Teilnahmslosigkeit, und sie sagte wie zu ihrer Rechtfertigung, »Du tust mir schon nicht mehr leid. Ich will überhaupt keinen Menschen mehr sehen, ganz versteinert bin ich. Mache die Lampe aus und dreh mich auf die Seite. Ich will sterben.« Das Mädchen schwieg verständig und benetzte den Mund der Mutter weiter mit der Zitronenschale. »Mach das Licht aus«, sagte die alte Frau, »sonst sehe ich dich immerzu und muss weiterleben. Aber bleib bei mir, geh nicht fort. Erst wenn ich tot bin, darfst du weggehen.« Das Mädchen blies die Lampe aus. Chicklin setzte sich, ohne ein Geräusch zu machen, auf den Boden. »Mama, lebst du noch? Oder bist du schon nicht mehr da?« kam die Stimme des Mädchens aus der Dunkelheit. »Ein bisschen lebe ich noch«, antwortete die Mutter. »Wenn du nachher von mir weggehst, dann musst du für dich behalten, dass ich hier tot liege. Niemandem darfst du erzählen, dass ich dich geboren habe, sonst quälen sie dich zu Tode. Geh weit weg von hier und vergiss, von wo du gekommen bist. Nur so kannst du überleben.« »Mama, woran stirbst du? Weil du zu den Burschnis gehörst? Oder am Tod?« »Ich kann nicht mehr. Ich bin todmüde.« »Das kommt davon, weil du vor langer, langer Zeit geboren bist, ich aber nicht. Wenn du tot bist, werde ich keinem von dir erzählen, niemand wird wissen, ob es dich gegeben hat oder nicht, aber ich bleibe leben und behalte dich in Erinnerung hier in meinem Kopf.« »Weißt du was?« sagte das Mädchen nach einer Weile. »Ich will jetzt ein kleines bisschen schlafen, ein klitzekleines bisschen, und du bleib inzwischen ruhig liegen, aber denke an irgendwas, damit du nicht stirbst.« »Mach mir den Bindfaden ab«, sagte die Mutter, »er würgt mich.« Aber das Mädchen war schon lautlos eingeschlafen, und es trat völlige Stille ein. Nicht einmal Atmen war zu hören. Dieses Loch von einem Zimmer schien von keiner Kreatur, weder Ratte noch Wurm, behaust zu sein, denn nichts raschelte. Einmal nur ein rätselhaftes Poltern, als habe sich nebenan in einer der verlassenen Hallen ein alter Ziegelstein gelöst oder der Boden unterm Fundament, müde die Ewigkeit zu erdulden, habe plötzlich nachgegeben und sei zu Staub und Asche zerfallen. »Ist denn niemand da?« Chicklin lauschte in die leere Luft und kroch los ins Dunkle hinein, darauf bedacht, das Mädchen nicht zu erdrücken. Da ihm allerlei Gerümpel den Weg versperrte, kam er nur langsam voran. Zuerst ertastete er den Kopf des Mädchens, dann ließ er seine Hände zum Gesicht der Mutter hinüberwandern und beugte sich über sie, denn er musste in Erfahrung bringen, ob sie das junge Mädchen von einst sei, das ihn am gleichen Ort geküsst hatte. Er küsste ihre Lippen und am kümmerlichen Rest von Zärtlichkeit, der sich in den verkrusteten Schrunden erhalten hatte, erfuhr er, dass sie es war. »Wozu das?« sagte die Frau mit bewusstseinsklarer Stimme. »Ich bin jetzt für immer allein.« Sie wandte sich um und starb mit dem Gesicht zur Erde. »Ich muss die Lampe anzünden«, sagte Chicklin laut vor sich hin, und mit einiger Mühe gelang es ihm. Das Mädchen hatte den Kopf auf den Bauch der Mutter gebettet und schlief. Sie lag zusammengekrümmt auf dem luftunterkühlten Boden und suchte in der Enge ihrer Glieder nach Wärme. Um den Schlaf des Kindes nicht zu stören, wartete Chicklin, dass es erwache. Und damit es sein bisschen Wärme nicht an die erkaltende Mutter verausgabte, nahm er es auf den Arm und hütete so bis zum Morgen die letzte armselige Hinterlassenschaft der Toten. Als der Herbst kam, machte Woschew die langsam erfließende Zeit zu schaffen. Er saß in der Baracke, die umgeben war von der Dunkelheit der müden Abendstunden. Auch die anderen lagen oder saßen in der Baracke, die Gemeinschaftslampe beschien die Gesichter, gesprochen wurde kaum. Genosse Paschkin hatte wachsamerweise ein Lautsprecherradio für die Unterkunft der Erdarbeiter besorgt, damit diese in ihrer Freizeit den Sinn des Klassendaseins aus dem Trichter empfangen konnten. Genossen, es gilt, Brennnesseln für die Front des sozialistischen Aufbauwerkes zu mobilisieren. Brennnesseln sind im Ausland begehrte Mangelware. Dann war es wieder ein anderer Appell, den der Trichter minütlich wiederholte. Genossen, es gilt, den Pferden Mähnen und Schweife abzuschneiden. 80.000 geschorene Pferde ergeben 30 Traktoren. Safronow lauschte, von Triumphgefühlen überwältigt. Nur eines bedauerte er. Er hätte dem Trichter gern geantwortet, damit man oben erführe, wie aktiviert sich Genosse Safronow fühlte, wie sehr er darauf brannte, Pferde zu scheren, und wie glücklich er war. Jadschew und Wostschew hingegen waren, ohne zu wissen warum, von den langen Radioansprachen peinlich berührt. Sie hatten nichts gegen den Mann, der da redete und Belehrungen erteilte, dennoch litten sie unter dem Gefühl persönlicher Schmach. Wenn Jadschew seine Seelenverzweiflung nicht mehr ertragen konnte, versuchte er, den sich aus dem Trichter ergießenden Bewusstseinslärm zu übertönen. »Mach das Ding da aus, damit ich antworten kann!« Sofort trat Safronow mit seinem eleganten Schlenkerschritt nach vorn. »Genosse Jadschew, es ist so, möchte man meinen, an der Zeit, dass Sie Ihre abfälligen Äußerungen zügeln und sich voll und ganz hinter die Produktion der Administration stellen.« »Lass ihn doch in Ruhe, Safronow«, sagte Wostschew. »Uns ist auch so schon trübe genug zumute.« Doch durch diese Bemerkung sah der Sozialist Safronow die allgemeine Verpflichtung zum Frohsinn gefährdet, deshalb wandte er sich mit donnernder Feldherrenstimme an alle. »Wer in seiner Hosentasche das Parteibuch trägt, der hat ständig dafür zu sorgen, dass sein Körper von Arbeitsenthusiasmus erfüllt ist. Genosse Wostschew, ich fordere Sie hiermit zum Wettbewerb um höchste Lebensbejahung auf.« Der Trichter heulte ununterbrochen, als sei ein Schneesturm im Gange. Es folgte noch eine Meldung, die besagte, dass jeder Werktätige verpflichtet sei, Schnee auf die Kolchosfelder zu häufeln. Dann verstummte das Radio. Wahrscheinlich war der Wissenschaft die Puste ausgegangen, nachdem sie so lange ihre unentbehrlichen Instruktionen gleichmütig durch die Natur gejagt hatte. Safronow, dem diese passive Stille nicht entging, entschloss sich, das Radio zu ersetzen. »Stellen wir doch mal die Frage, wo kommt das russische Volk her?« Die Antwort lautet, aus dem Kleinbürgertum. Es wäre auch noch woanders hergekommen, aber der Platz langte nicht. Deshalb müssen wir jeden in die ätzende Lauge des Sozialismus tunken, damit ihm das kapitalistische Fell in Fetzen vom Leibe fällt, damit sein Herz die Glut des Lebens am Feuer des Klassenkampfes spürt und damit daraus Enthusiasmus entspringt. Da ihm für seine Verstandeskräfte kein anderes Ventil zur Verfügung stand, drängte es ihn, sich in Worten auszudrücken, die kein Ende nehmen wollten. Einige hörten ihm den Kopf aufgestützt zu, um mit dem Redegeräusch die triste Leere in ihrem Hirn auszufüllen, die meisten jedoch dösten kummervoll, ganz in die eigene innere Stille versenkt, ohne die Worte wahrzunehmen. Pruschewski saß auf der Barackenschwelle und betrachtete den späten Weltabend. Er sah dunkle Bäume und bisweilen hörte von fern Musik, welche die Luft in Schwingungen versetzte. Am besten war das Leben zu ertragen, wenn das Glück unerreichbar blieb und nur vom flüsternden Rauschen der Bäume und von der Blasmusik im Gewerkschaftsgarten aufrechterhalten wurde. Bald fielen die Artel-Mitglieder von der gemeinsamen Erschöpfung begütigt in Schlaf. Hemden und Hosen hatten sie gleich anbehalten, um sich die Mühe des Auf- und Zuknöpfens zu ersparen und die Kräfte für die Produktion zu schonen. Einzig Safronow lag schlaflos. Er betrachtete die vom Schlafe hingestreckten und sagte voller Bitternis, »Ach, Masse, Masse, wie schwierig ist es doch, das Skelett des Kommunismus organisatorisch aus dir zu formen. Was willst du denn noch, du Aas? Die ganze Avantgarde hast du, Kanaille, schon auf dem Gewissen.« Ungeachtet der glasklaren Erkenntnis, dass die Massen elendig zurückgeblieben waren, schmiegte sich Safronow an einen ihrer erschöpften Vertreter und fiel selbst in dumpfen Schlaf. Am anderen Morgen begrüßte er kurz, ohne sich vom Lager zu erheben, das von Tschiklin herbeigeführte kleine Mädchen als Element der Zukunft und nickte wieder ein. Das Mädchen setzte sich vorsichtig auf die Bank, betrachtete die Karte der UdSSR, die, umrandet von Losungen, an der Wand hing, und fragte Tschiklin nach den Meridianlinien. »Onkel, sind das die Zäune gegen die Burschnis?« »Richtig, Töchterchen. Damit sie nicht zu uns rüberklettern«, erklärte Tschiklin in der Absicht, ihr revolutionäres Bewusstsein zu schärfen. »Aber meine Mama wollte doch gar nicht über solchen Zaun klettern. Und trotzdem musste sie sterben.« »Tja, da ist nichts zu machen«, sagte Tschiklin. »Die Burschnis müssen jetzt alle sterben.« »Meinetwegen«, sagte das Mädchen, »ich werde an sie denken und sie im Traum sehen. Bloß ihr Bauch fehlt mir. Auf den habe ich zum Schlafen meinen Kopf gelegt.« »Na, dann schläfst du eben auf meinem Bauch«, versprach ihr Tschiklin. »Und was ist besser, der Eisbrecher Krassin oder der Kreml?« »Das weiß ich auch nicht, meine Kleine. Ich bin doch eine Null«, sagte Tschiklin. Mit Bedauern dachte er an seinen Kopf, den einzigen Körperteil, der bei ihm nicht funktionierte. Wie gern hätte er sonst diesem Kind die Welt erklärt, damit es gefahrlos darauf leben konnte. Das Mädchen machte einen Rundgang durch seinen neuen Lebensraum und zählte Gegenstände und Menschen. Sie wollte von Anfang an einteilen, wen sie zu lieben hätte und wen nicht, mit wem sie Freundschaft schließen und wem sie aus dem Weg gehen würde. Dies hinter sich gebracht, fühlte sie sich in dem Holzschuppen heimisch und verspürte Hunger. »Gebt mir zu essen, hey, Julia, sonst bringe ich dich um!« Tschiklin brachte Grützbrei und breitete dem Kind ein sauberes Handtuch über den Bauch. »Was gibst du mir da? Kalten Brei soll ich essen? Julia, Julia! Ich bin doch nicht Julia!« Wie meine Mama noch Julia hieß und wie sie noch mit ihren Augen gucken konnte und immerzu geatmet hat, da hat sie diesen Martinitsch geheiratet, weil er doch ein Proletarier war. Und jedes Mal, wenn er kam, sagte er, »Hey, Julia, gleich bringe ich dich um!« Und Mama sagte gar nichts, aber trotzdem schickte sie ihn nicht weg. Pruschewski hörte das Mädchen erzählen und sah ihm zu. Er war schon lange wach. Das plötzliche Auftauchen eines Kindes machte ihn ruhelos und weckte ein Gefühl der Trauer, denn diesem Wesen, berstend vor Lebensfrische wie vor klirrendem Frost, stand ein noch längerer und verworrenerer Leidensweg bevor als ihm selbst. »Ich habe dein Mädchen gefunden«, sagte Tschiklin zu Pruschewski. »Gehen wir sie ansehen. Noch ist sie heil und unversehrt.« Pruschewski stand auf und ging mit. Ihm war es einerlei, ob er still dalag oder sich fortbewegte. Der Alte auf dem Fabrikhof hatte seine Bastschuhe fertig geflickt, äußerte aber Bedenken, sich mit solchem Schuhwerk draußen sehen zu lassen. »Was meinen Sie, Genossen, wird man mich wegen der Bastschuhe festnehmen oder nicht?«, fragte er. »Heute hatte der letzte Habenichts lederne Schaftstiefel an den Beinen, und die Weiber, die waren früher unterm Rock fasernackt, jetzt ziehen sie Hosen unter mit Blümchen drauf. Spannend, sage ich euch. Wer interessiert sich schon für dich? Geh still deiner Wege«, sagte Tschiklin. »Ich will ja auch kein Wort sagen, aber mir ist bange. Aha, werden sie sagen, du hast Bastschuhe an, also bist du Dorfarmut. Wenn das so ist, warum lebst du dann für dich allein und trittst nicht ein in den großen Haufen? Davor ist mir bange. Sonst wäre ich schon längst nicht mehr hier.« »Überlege es dir, Alter«, riet Tschiklin. »Mein Verstand ist eingetrocknet. Du bist doch schon lange auf der Welt, kannst alle arbeiten im Schlaf. Ich habe alles vergessen. Ich müsste wieder ganz von vorne anfangen.« Tschiklin fand das Versteck, wo die Frau lag, wieder. Er beugte sich über sie und küsste sie. »Aber sie ist doch tot«, wunderte sich Pruschewski. »Gewiss«, antwortete Tschiklin, »jeder Mensch ist tot, wenn man ihn lange genug gequält hat. Du brauchst sie doch nicht, um mit ihr zu leben, sondern nur zur Erinnerung.« Pruschewski kniete nieder, und als er die toten, gramvollen Lippen mit den seinen berührte, empfand er weder Glück noch Zärtlichkeit. »Es ist nicht die, die ich in meiner Jugend gesehen habe«, sagte er. Aber indem er sich erhob, fügte er zweifelnd hinzu, »oder ist sie es doch? Noch nie habe ich geliebte Menschen erkannt, wenn sie mir greifbar nahe waren. Immer nur habe ich mich in der Ferne nach ihnen gesehnt.« Tschiklin schwieg. Er fühlte in jedem Toten und auch in jedem fremden Menschen einen unzerstörbaren Rest von Wärme und Verwandtschaft, wenn er ihn küsste oder sich an ihn schmiegte.